17 Grad vorgelesen. Heute Mirax. Träume eines modernen Geistersehers, erläutert durch Träume moderner Metaphysik. Von Kurt Laßwitz. Heino Mirax hatte eben in der Zeitschrift Mysterium, Organ für übersinnliche Weltanschauung und Experimentalmetaphysik, einen seiner tiefsinnigsten Artikel veröffentlicht. Über die Anwendung der Entwicklungstheorie auf die künstliche Züchtung der Weltseele. Man fand denselben epochemachend überall, wo man überzeugt war, dass die moderne Wissenschaft auf dem Holzwege sei. Dass sie sich in der Tat auf dem Holzwege befindet und umkehren muss, ergibt sich für einen Kopf, der nicht durch gelehrte Studien gründlich verdorben ist, äußerst einfach. Es ist nämlich ungemein schwer, den gesamten Gedankenvorrat richtig zu verdauen, den die Geistesarbeit von Generationen unter dem Namen der Wissenschaft angehäuft hat. Der Mensch möchte doch aber gerne etwas vom tiefsten Wesen der Welt verstehen, ohne ein halbes Leben lang darüber zu studieren. Da es nun nicht mehr möglich ist, beim Zeitungslesen nebenbei zur Wissenschaft zu gelangen, so muss die Wissenschaft zum Menschen kommen, der so beschränkt in seiner Zeit ist. Das heißt, sie muss umkehren, sie muss wieder einfach werden. So einfach, dass ein jeder sie versteht, der nur hin und wieder einen Blick in ein Journal wirft. Es ist eines der gelehrten Vorurteile, die endlich ausgerottet werden müssen, dass es schwierig sei, eine Wissenschaft zu reformieren. Man braucht dazu weiter nichts als einige Prinzipien und eine Methode. Heino Mirax hatte beides. Als Prinzipien nahm er irgendwelche beliebigen Sätze aus dem täglichen Leben, aus dem Sprichwörter- oder Märchenschatze der Völker oder aus einer der umzukehrenden Wissenschaften, vorausgesetzt nur, dass sie niemand bezweifeln konnte. So zum Beispiel: Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Oder: Ein Tischlein deck dich wäre eine schöne Sache. Oder auch den ziemlich feststehenden Satz: Die lebenden Wesen sind in einem allmählichen Vervollkommnungsprozess begriffen. Seine Methode bestand darin, dass er diese Sätze auf ein beliebiges fremdes Gebiet anwandte, nur mit der Vorsicht, dass man auf keine Art nachweisen konnte, ob sie dort auch anwendbar wären. Darin lag eben das Neue, wodurch er die schwierigsten Rätsel des Daseins mit Leichtigkeit löste. So bewies er zum Beispiel, dass es auf der Sonne Bewohner gäbe, welche sich von Meteorsteinen nährten. Denn da man das Eisen schmieden muss, solange es heiß ist, da aber die Spektralanalyse nachweist, dass es auf der Sonne glühende Eisendämpfe gibt, so muss es auch Wesen auf der Sonne geben, die das Eisen schmieden. Und da ein Tischlein deck dich eine hübsche Sache ist, so steht zu vermuten, dass jene Wesen auch gern vom Himmel gefallene Speisen haben möchten. Nun fallen aber die Meteorsteine vom Himmel und bestehen aus Eisen. Folglich sind sie die Lieblingsspeise der Sonnenbewohner. Da endlich wir Menschen noch nicht Eisen verdauen können, die lebenden Wesen jedoch in einer Fortentwicklung begriffen sind und endlich die Sonne älter ist als die Erde, so folgt daraus: Erstens, die Sonnenbewohner sind höher organisierte Wesen als die Menschen. Zweitens, die Menschen werden später dazukommen, Eisen zu verdauen. Drittens, in einer, allerdings noch weit entfernten, Zukunft wird man zum Nachtisch den Gästen Granaten in den Mund schießen. Es muss freilich hinzugefügt werden, dass die letzte Folgerung nicht von allen Anhängern des Heino Mirax zugegeben wurde und dass sie auch in der Tat nicht ganz unbedenklich ist. Die Neumiraxianer, die sie leugnen, haben möglicherweise recht. Aber aufgrund der beiden ersten Sätze hatte sich Mirax eine zuverlässige Schule geschaffen, welche alle umfasste, die das Bedürfnis hatten, etwas bisher gänzlich Unbekanntes durch eine unbefangenere Logik zu erfahren. Sie erklärten Heino Mirax für einen der tiefsinnigsten und zugleich klarsten Denker aller Zeiten. Er sich auch. Aber Mirax führte nicht nur die Naturforschung neue Wege, er brachte auch die Philosophie in erstaunlichen Schwung. Es ist unleugbar, dass ein Fass Wein nicht ausläuft, wenn man nur ein einziges kleines Loch hineinbohrt. Dass dagegen der ganze Inhalt ausströmt, wenn man dem Fasse den Boden ausschlägt. Auch muss zugegeben werden, dass das Gedächtnis gewissermaßen das Gefäß ist, welches das Gesamtwissen der Menschheit zusammenhält. Mirax berief sich in dieser Hinsicht auf Kant und Goethe, und man weiß, dass Mirax ein Kenner dieser nicht unbedeutenden Schriftsteller ist. Das lächerliche Geschrei einiger Professoren, dass sich ein solcher Ausspruch weder bei Kant noch bei Goethe finde, noch der ganzen Eigenart dieser Geister bei ihnen sich finden könne, ist, als lediglich dem Brotneid entstammend, kurzerhand zurückzuweisen. Man darf zuversichtlich erwarten, dass kein Miraxianer die Schriften jener Männer selbst nachlesen wird. Mit Hilfe der beiden obigen Prinzipien schloss Mirax, dass, wenn man nur in das Gedächtnis der Menschheit ein genügend großes Loch schlagen könnte, sofort der gesamte Wissensinhalt auslaufen würde. Man müsste ihn dann alsdann auffangen und auf Flaschen ziehen. Darauf wollte er seine neue Pädagogik gründen und so die Erziehung der Menschheit endlich in Ordnung bringen. Die Zeitschrift Mysterium veröffentlichte eine Reihe von Artikeln, worin mit Repliken und Dupliken heftig gekämpft wurde, welche Gestalt die anzuwendenden Geistflaschen haben sollten. Es ist bedauerlich, dass darüber Streit entstehen konnte, da die altdeutsche Form des Nürnberger Trichters zweifellos die einzige ist, die der nationalen Würde entspricht. Hoffentlich nimmt der Staat bald die Sache in die Hand. Nicht zufrieden mit seinen bisherigen Erfolgen gedachte Heino Mirax nunmehr, die Weltentwicklung überhaupt in beschleunigtere Gangart zu versetzen. Längst hatte er erkannt, dass die Schwäche der modernen Naturwissenschaft in ihrer Beschränkung auf die Gesetze der stofflichen Welt bestehe. Mit dem Ausmessen und Berechnen der Sternbahnen, der Erforschung von Land und Meer, dem Abwägen von Kohlenstoff und Sauerstoff, mit der Beobachtung der Nervenprozesse der Zellbildung, der organischen Fortpflanzung, mit alledem flickt man ja doch nur an dem äußeren Gewande der Natur herum. Man mag dadurch die materielle Welt beherrschen, aber man lenkt sie nur künstlich wie ein Pferd am Zügel, nicht durch die Anfeuerung des inneren Triebes. Mirax ging tiefer. Er beschloss, die Weltseele selbst zu züchten. Es ist einleuchtend, dass die gesamte Natur, ebenso gut wie der Mensch, ein inneres Bewusstsein, ein Gefühl ihrer selbst besitzt. Die alten Griechen bis Plato waren darüber nicht im Zweifel gewesen. Erst die moderne Wissenschaft, seit Descartes und Galilei, hatten es vergessen. Nicht so Mirax. Er griff der Natur in den Busen, von innen heraus wollte er sie fördern. Man sage nicht, dass eben der Körper das Einzige sei, wodurch der Geist zugänglich und anderen vermittelt werde. Die Experimente über den körperlosen Verkehr der Geister haben diese Ansicht widerlegt. Das Hellsehen und der Spiritismus bilden von nun ab die Mittel der Natur nicht mehr auf den Leib, sondern direkt auf die Seele zu rücken. Der Darwinismus muss spirituell werden. Mirax sprach das große Wort gelassen aus. Noch mehr. Die Weltseele muss künstlich gezüchtet werden. Nicht mehr die Naturkräfte, Licht und Wärme und die Naturerscheinungen, Stern, Himmel, Atmosphäre, Erdrinde, dürfen das Objekt der Wissenschaft bilden, sondern die Naturseelen. Die Geister, welche die Innenseite dieser Kräfte und Erscheinungen repräsentieren. Unmittelbar auf die Elementargeister sollte man wirken, in ihnen den Trieb nach Vervollkommnung wecken und durch künstliche Auslese, Zuchtwahl und Vererbung, denn warum sollen nicht auch die Geister sich fortpflanzen, sie zu einer gedeihlichen Entfaltung ihrer Kräfte bringen. Man braucht dann nicht mehr die Gesetze der Elektrizität mühsam zu studieren, man ruft den Geist derselben, nennen wir ihn Elektra, und veranlasst ihn, uns ohne Strom und Funken zu dienen. Schon Faust hatte etwas Ähnliches gewollt, als er seine Geister beschwor, aber in jenem dunklen Zeitalter fehlten ihm noch die Mittel zur richtigen Durchführung. Und deshalb hätte Goethe auch besser getan, den Faust nicht zu schreiben. Mirax wusste die Sache methodischer anzufassen. Das Darwinsche Grundgesetz von der fortschreitenden Entwicklung der Organismen steht fest. Beruht nun diese Entwicklung auf dem mechanischen Einflusse der Naturkräfte? Da hat Haeckel offenbar vorbeigeschossen. Das Bewusstsein selbst ist es, welches zu entfalten ist. Mirax wandte das Entwicklungsgesetz auf die Elementarseelen an. Der Erdball hat eine Seele, nur steht sie nicht, wie Fechner glaubte, höher, sondern tiefer als wir. Wenn es nun gelänge, die Erdseele zu erziehen, zu entwickeln von innen heraus, welche Fülle von irdischem Fortschritt müsste sich ergeben? Was nützt das Herumgraben und Analysieren in der gravitierenden Masse, die man Materie nennt? Das Ursprüngliche ist der psychische Zustand, das Bewusstsein. Und diese Erde ist nur eine niedere Form, eine untergeordnete Seinsart des Geistes. Mirax zog die Konsequenz der neuesten Entdeckungen, indem er Spiritismus und Darwinismus zum metaphysischen Monismus oder sogenannten Mystotranszendentalismus verband. Wir Menschen sind die höchste Stufe der Wesensreihe, weil wir es bis zur Entwicklung des Selbstbewusstseins gebracht haben. Zum Unterschiede von Ich und Welt, der wir gegenüberstehen. Jene niederen Geister, wie zum Beispiel der Erdgeist, den die Geologen Erdrinde oder Lithospheros nennen, sind noch nicht so weit. Sie haben ebenfalls Bewusstsein, aber sie sind bloßes Subjekt. Sie erleben alles nur als wechselnde Zustände, ohne zu wissen, dass sie selbst es erleben, dass sie etwas sind und etwas vermögen. Wenn der Erdrindengeist zum Beispiel es dazu brächte, Selbstbewusstsein zu erlangen, so würde er dem Menschen ebenbürtig, ja durch die Größe und Mannigfaltigkeit seines Körperbaues, der Erdrinde, ihm vielleicht überlegen sein. Und wenn auch die Menschheit darüber zugrunde ginge, ihr Wesen selbst, die höhere Stufe des geistigen Seins, würde als Idee in dem zum Selbstbewusstsein gekommenen Erdgeiste fortleben. Er würde den Weltprozess dort weiterdenken, wo die Menschheit ihn abgebrochen hat. Das ungefähr war der Gedankengang, welchen Heino Mirax in seinem Artikel über die Anwendung der Entwicklungstheorie auf die künstliche Züchtung der Weltseele durchgeführt hatte. Jetzt kam es nur noch darauf an, einen Elementargeist, also etwa den Geist der Erdrinde, zu veranlassen, dass er sich selbst über seine vielversprechende Zukunft aufkläre. Hätte er erst einmal eingesehen, dass ihm bloß das Selbstbewusstsein fehle, um in die höhere, ja die höchste Stufe des Geisterreichs einzurücken, so würde er sicher alles daran setzen, um zum Selbstbewusstsein zu gelangen. Welcher Erfolg, wenn Mirax diese künstliche Züchtung einer Seele der Natur zustande brächte? Sollte es nicht genügen, dass der Erdgeist Gelegenheit bekäme, die Abhandlung unseres Denkers zu lesen? Dass er ein niederer Geist ist, der vielleicht gar nicht lesen kann, macht dabei nichts aus, denn die Elementargeister sind, wie Mirax zweifellos festgestellt hat, nicht niedere Geister in dem Sinne, wie zum Beispiel die Hunde es sind, welche im Allgemeinen das Lesen nie lernen, sondern niedere Geister sind sie nur im Mystotranszendentalen, nicht im organischen Sinne. Sie sind ganz menschlicher Art, wie die Spirits, nur dass sie eben kein Selbstbewusstsein besitzen. Das ist gerade das Feine am Miraxianismus, dass er den bisher nur bekannten organischen durch den mystotranszendentalen Unterschied ersetzt hat, und wer das nicht versteht, der ist nicht wert, dass die Wissenschaft um seinetwillen umkehre. Um sich seiner Sache zu vergewissern, ließ Mirax noch den Geist des großen Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim zitieren, der sogleich erschien und ihm eröffnete, dass in der Tat der Erdrindengeist Lithospheros ein Freund guter Lektüre sei. Die Einwirkung durch die Presse sei nicht nur für die politische Volksbildung, sondern auch für die mystotranszendental-entwicklungstheoretische Erziehung der Elementargeister der passendste und wirksamste Weg. Darum habe er auch zu seiner Zeit Deutsch geschrieben. Aber die Adresse des Erdgeistes wusste er ihm nicht anzugeben. Das Sicherste sei, wenn Mirax mehrere Separatabzüge seiner Abhandlung in die tiefsten Bohrlöcher der Erdoberfläche hinabwerfen lasse. Heino Mirax fand zwar dieses Mittel etwas materialistisch, aber da es ein Experiment an wertlosen Objekten war, konnte er es ja einmal probieren. Der Erdgeist stand gerade in seinem Casino auf der Kegelbahn und hatte soeben eine Kugel geschoben, dass sämtliche Porzellantassen in Mitteleuropa klapperten und die Geologen nach ihren Seismographen liefen, um zu sehen, ob es auch wirklich gebebt habe. Es waren dabei ihm noch einige außer Dienst gestellte Elementargeister, nämlich die pensionierten griechischen Götter Poseidon und Hephaistos, welche aus Ärger über ihre Verbannung von den Menschen jetzt dem Erdgeist im Casino das Bier abgewannen. Ferner ein abgestorbener Geysir aus Island und ein alter, ausrangierter Gletscher, der mit der Zeit nicht mehr fortkommen konnte und deswegen zurückgegangen war. Diese Herren bildeten das Kegelkränzchen des Erdrindencasinos und es war recht gemütlich dort. Denn sie sprachen alle nicht viel. Die Götter schwiegen, weil sie nicht Deutsch verstanden und die anderen nicht Griechisch. Der Geysir war heiser, denn seine Luftröhre saß ihm voll Kieselsinter und der Gletscher hatte Schmerzen in seiner Stirnmoräne, woraus durch Missverständnis des Geologischen der Name Migräne entstanden ist. Der Erdgeist sagte auch nichts, weil ihm nichts einfiel, aber er bezahlte, so oft er verlor, und das war die Hauptsache. Als sich der Erdgeist aus seiner Keglerstellung wieder aufrichtete, stieß er mit dem Kopf an eine stählerne Röhre, die inzwischen aus der Decke hervorgedrungen war. »Potzglimmer«, schrie er, indem er die Spitze des Hohlbohrers abbrach, »was sich nur da oben für ein Gesindel breit macht, das einem aller Ecken und Enden die Haut durchsticht.« »Das ist vielleicht so ein Kabel«, sagte der Gletscher, »wie sie es dem Vetter Meergreis um den Leib gelegt haben. Es soll gut gegen Rheumatismus sein.« »Der Meergreis ist ein Esel«, murmelte Poseidon, aber weil er auf Griechisch murmelte, so meinten die anderen, es wäre etwas sehr Schönes und gaben ihm ganz recht. »Ich bin mit einem Seehund befreundet«, krächzte der Geysir. »Der ist dort oben wohl bewandert. Man sagt sogar, er sei ein Organismus. Und als solcher...« »Was ist denn das, ein Organismus?«, fragte der Erdgeist. »Das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls etwas sehr Vornehmes. Denn er hat Verkehr mit den Zweibeinern, welche sie in die Haut gestochen haben.« »Wenn das ist«, sagte der Erdgeist und sah den Geysir wegen seiner hohen Bekanntschaft mit Interesse an, »so fragen Sie ihn nur einmal, was sich gegen das Krabbeln und Stechen in meiner Rinde tun lässt.« Dabei betrachtete er das abgebrochene Stück des Bohrers näher und bemerkte ein Papier in der Höhlung. Er zog es hervor und entfaltete die Abhandlung von Heino Mirax mit der Widmung »Herrn Erdrindengeist Lithospherus, hochachtungsvoll, der Verfasser«. Das gefiel ihm und er setzte sich sogleich auf sein Sofa, zündete ein Petroleumlager an und las, während die anderen weiterkegelten. Mirax hatte die schöne Eigenschaft, so zu schreiben, dass sich jeder bei der Lektüre seiner Aufsätze etwas dachte, und zwar allemal das, was ihm gerade in sein Behagen passte. Das war eben die neue Methode der reformierten Wissenschaft, und ihr verdankte er seine Beliebtheit. So dachte sich auch der Erdgeist das Seine und schmunzelte. Er las die Abhandlung zu Ende, legte sie dann unter seine Steinkohlenpresse und sagte, »Selbstbewusstsein also ist's, was mir fehlt. Es ist mir nur lieb, dass ich das weiß. Es war mir schon immer klar, dass ich noch zu etwas Höherem bestimmt sei. Ich brauche mir also nur das Selbstbewusstsein zu verschaffen, wenn ich doch auch das noch wüsste, was das Selbstbewusstsein ist und wie man's bekommt. Meine Herren, weiß keiner von Ihnen, was das Selbstbewusstsein ist? Wenn Sie mir nicht sagen können, wie das auf Griechisch heißt, so kann ich Ihnen nicht helfen«, meinte Poseidon. »Wenn mir nur meine Stirnmoräne nicht so weh täte«, rief der Gletscher, »dann würde ich's gewiss wissen.« »Ich bin mit einem Seehund befreundet«, grunzte der Geysir, »der ist sogar ein Organismus.« »Das ist wahr«, schrie der Erdgeist erfreut, »kommen Sie mit, wir wollen Ihren Seehund fragen, so ein Organismus muss das doch wissen.« »Und er hat auch Verkehr mit den Zweibeinern«, setzte der Geysir hinzu. Sie kamen zu dem Seehund. Der hatte sich gerade gewaschen, lag auf einer Eisscholle und philosophierte, das heißt, die ganze Welt kam ihm als angenehme psychische Tatsache vor. »Das ist hier der Herr Lithospherus, Geist der Erdrinde«, stellte der Geysir vor. »Sie würden, lieber Freund, mich sehr verbinden, wenn Sie ihm sagen wollten, was Selbstbewusstsein ist, da Sie doch ein Organismus sind.« »Was Organismus?« unterbrach ihn der Seehund unwillig. Ich bin sogar ein Wirbeltier und ich würde, wenn nicht die klimatischen Verhältnisse so ungünstig wären, ohne Zweifel schon längst zur Menschenwürde avanciert sein. Ich habe, wie Sie wissen, Umgang... Entschuldigen Sie vielmals, sprach der Erdgeist. Wir wissen wohl, dass Sie mit zwei Beinern verkehren. Sie können mir daher gewiss sagen, was Selbstbewusstsein ist und wie man es bekommen kann. Sie haben es vielleicht sogar selbst. Selbstbewusstsein? Man ist sich nicht ganz klar darüber, ob ich es habe. Sollte ich es aber haben, so würde ich Ihnen gerne zur Verfügung stehen. Falls Sie nicht etwa mein Fell damit meinen. Fragen Sie indes doch meinen Freund, den Eskimo. Der Herr Seehund meint den Menschen, erklärte der Geysir. Aber warum wollen Sie ihn nicht selbst fragen? Ja, sehen Sie, unser Verkehr, nun, natürlich, wir verkehren miteinander, das versteht sich von selbst, aber der Verkehr ist etwas einseitig. Wir verstehen uns nicht immer. Natürlich nur eine kleine Verschnupfung, bei diesem Klima erklärlich. Und worin besteht Ihr Verkehr, wenn ich fragen darf? Er sticht nach mir mit seinem Spieße und meine Familie liefert ihm dafür den Tran. Grüßen Sie ihn nur von mir. Damit schlüpfte der Seehund ins Wasser. Der Erdgeist begab sich nun zum Eskimo und der Geysir fragte diesen, was Selbstbewusstsein wäre. Der Eskimo meinte, davon wüsste er nichts, aber der Geysir setzte ihm auseinander, dass er es ganz bestimmt besäße, denn er sei ja ein Mensch. Und das Selbstbewusstsein sei eben das, was den Menschen auszeichne, und es sei das Beste an ihm. Da lachte der Eskimo und meinte, das hätte er ihm nur gleich sagen sollen. Wenn es das Beste an ihm sei, so wolle er es ihm gerne zeigen. Er meine jedenfalls seinen Tranvorrat. Aber geben könne er ihm nichts davon. Wenn er indessen seine Frau mitnehmen wolle, so könnten sie sich eher einigen. Der Erdgeist sah ein, dass er hier nicht an den Rechten gekommen war und beschloss, die Menschen aufzusuchen, welche Bohrlöcher machen und Abhandlungen schreiben. Er reiste also nach Süden. Der Geysir jedoch blieb zurück. Er erklärte, es werde ihm dort zu warm und außerdem würde ihm sein Freund, der Seehund, das Übel nehmen. Kaum war der Erdgeist nach Deutschland gekommen, als er alle Leute, die ihm begegneten, fragte, was Selbstbewusstsein sei und wie man es bekomme. Sie schüttelten aber den Kopf und verstanden nicht, was er meinte. Endlich sagte ihm einer, »Selbstbewusstsein, das ist nämlich, wenn man sich was einbildet. Sowas können Sie bei uns überall finden. Gehen Sie mal ruhig nach Berlin. Das kenne ich, weil ich dort gedient habe. Und fragen Sie da, wo die eingebildetsten Leute sind.« Sofort reiste der Erdgeist nach Berlin und fragte den Portier in seinem Hotel, wo die eingebildetsten Leute seien. Der Portier konnte sich natürlich nicht denken, dass jemand die eingebildetsten Leute suche. Er glaubte, sich verhört zu haben. Jedenfalls sei er nach den feingebildetsten Leuten gefragt worden. Daher sagte er, »Die feingebildetsten Leute, mein Herr, sind die Herren Oberkellner der großen Hotels. Sie sprechen sämtliche Sprachen.« machen die feinsten Verbeugungen und haben die neuesten Frecke. Die gebildetsten Leute sind nächst dem die Herren Redakteure und Journalisten. Sie wissen alles und müssen auch alles wissen, und wenn sie etwas nicht wissen, so brauchen sie sich bloß hinzusetzen, um darüber zu schreiben, alsdann weiß es jedenfalls bald das Publikum. Recht gebildete Leute findet man übrigens auch zuweilen unter den Herren Geheimräten, Professoren, Kommerzienräten und geborenen Baronen. Der Erdgeist staunte über diese ungeheure Menge von Leuten, welche, wie er meinte, sich über den Begriff des Selbstbewusstseins klar seien. Sein Respekt vor dem Menschengeschlecht stieg. Seine Begierde nach dem Selbstbewusstsein wurde noch heftiger. Er ging zunächst zu dem Oberkellner und fragte ihn, was Selbstbewusstsein sei. Der Oberkellner sah ihn von oben bis unten an und da ihm etwas schäbig vorkam, so näselte er, »Selbstbewusstsein ist, wenn man nicht unter 5 Mark Trinkgeld nimmt.« »Können Sie mir nicht etwas davon ablassen?« fragte der Erdgeist. »Nun, weil Sie es sind,« sagte der Oberkellner, »so will ich ausnahmsweise auch 4 Mark annehmen.« Da aber der Erdgeist keine Miene machte, in die Tasche zu greifen, so begleitete ihn der Oberkellner an die Tür. Der Erdgeist ging auf das nächste Redaktionsbüro. Der Redakteur für das Feuilleton schwitzte gerade über seiner Sonntagsplauderei. Als er die seltsame Erscheinung des Erdgeistes sah, hoffte er auf einen interessanten Stoff und empfing ihn sehr höflich. Gleich bei der stereotypen Frage des Erdgeistes erkannte der Redakteur, dass er es mit einem Original zu tun habe, glaubte aber, der Erdgeist wolle ihm einen Artikel anbieten. Er sagte daher: Selbstbewusstsein, mein Herr, ist ein philosophischer Begriff. Man hat darüber verschiedene Theorien, welche Sie im Konversationslexikon angedeutet finden. Sie müssen wissen, dass ich mich außerordentlich für Philosophie interessiere. Ich beschäftige mich selbst damit in meinen Mußestunden. Aber schreiben Sie um Himmels Willen nicht darüber. Ich zwar für meine Person würde Ihren Artikel mit Vergnügen lesen, jedoch das Publikum. Ich bitte Sie, wie können wir unserem Publikum so etwas bieten? Die Zeitung verlöre sämtliche Abonnenten. Nur nichts Philosophisches. Das Publikum mag davon nichts wissen. Nur nichts, was ernste Aufmerksamkeit erfordert. Höchstens noch ein paar Gespenstergeschichten, wie sie Mirax erzählt. Aber mit ein paar Skataufgaben wäre mir besser gedient. Da der Erdgeist sah, dass er auch hier nicht zu seinem Ziele kommen würde, so verabschiedete er sich und beschloss, sich nunmehr an die Herren Geheimräte zu wenden. Aber wie viele er auch fragte über das Selbstbewusstsein, konnte er keine Auskunft erlangen. Ein geheimer Medizinalrat hörte ihn aufmerksam an, befühlte seinen Kopf, sah ihm in die Augen und ließ sich die Zunge herausstrecken. Dann sagte er: Das Selbstbewusstsein beruht vermutlich auf der Tätigkeit der Großhirnrinde. Es scheint, dass Sie kein normal entwickeltes Großhirn besitzen. Wenn es Ihnen gelänge, durch sorgfältige Kopfmassage die Hirntätigkeit zu stärken, so wäre es möglich, dass Ihre geistige Organisation sich vervollkommnete. Auf jeden Fall sind Sie von meinen Kollegen falsch behandelt worden. Sie verstehen sämtlich nichts. Im Übrigen rate ich Ihnen zu dem von mir empfohlenen Kraftleguminosenextrakt. Mit den philosophischen Begriffen aber quälen Sie sich nicht weiter ab. Das ist alles dummes Zeug. Was uns nicht in den Organen wächst, das kann uns auch nichts helfen. Die Konsultation kostet 50 Mark, die mein Diener in Empfang nimmt. Adieu. Endlich trat der Geist in das Kontor eines Kommerzienrates. Das war ein leutseliger Herr, der ihn zum Frühstück einlud, als er merkte, dass er ihn nicht anpumpen wollte. Als sie ein paar Gläschen Wein getrunken hatten, klopfte er ihm auf die Schulter und sagte: »Lieber Herr, sehen Sie, ich bin ein Mann mit allgemeinen Interessen, ein Mann, der ein Herz hat für sein Volk und sein Vaterland, und ich bin ein praktischer Mann. Man weiß das und man wendet sich an mich. Ich gebe immer, wo es heißt, für Kunst und Wissenschaft etwas zu tun. Entrieren Sie ein wissenschaftliches Unternehmen, das Geld kostet, es soll an mir nicht fehlen. Veranstalten Sie eine Polarexpedition, eine Tiefbohrung, einen Explosionsversuch. Aber mit Selbstbewusstsein und Bewusstsein und dem philosophischen Zeug bleiben Sie mir vom Leibe. Ich habe noch nie gehört, dass man für die Philosophie Geld verlangt oder ausgegeben hätte. Folglich kann sie auch nichts wert sein. Ich versichere Sie, und Sie können mir das glauben, weil ich mitten im Leben stehe und die Welt kenne, kein Mensch mag heutzutage von Philosophie etwas wissen. Aber ich habe doch gelesen, bemerkte der Erdgeist schüchtern, der durch seinen Umgang mit Menschen schon einigermaßen gebildet geworden war und sich jetzt an einige Sätze aus der Abhandlung von Mirax erinnerte. Das eigentliche Wesen der Welt ist der Geist, und wer sich auf eine höhere Stufe des Geistes erheben könnte, der würde dadurch den Weltprozess selbst wesentlich fördern. Ob Sie den Weltprozess damit fördern, erwiderte der Kommerzienrat, das verstehe ich nicht, aber ich rate Ihnen, fördern Sie lieber Steinkohlen oder Strontianit. Das wird Sie selbst mehr fördern. Ich habe da einen Neffen, der hat Philosophie studiert und schreibt den ganzen Tag, aber ich glaube nicht, dass ihm jemand etwas für seine Bücher gibt. »Ein Philosoph, der Bücher schreibt«, rief der Erdgeist in der frohen Erwartung, endlich sein Ziel gefunden zu haben. »Das ist vielleicht Heino Mirax.« »Oh, Mirax? Der berühmte Mirax? Ja, wenn er der wäre. Der versteht es. Sehen Sie, der Mann macht Geld. Der schreibt in allen unseren großen Revuen, und seine Bücher haben viele Auflagen.« Das lasse ich mir gefallen. Aber mein Neffe meint, das sei überhaupt keine Philosophie, sondern Schwindel. Nun sehen Sie, im Vertrauen gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich lese Mirax, weil es Mode ist und man kann sich etwas dabei denken. Es kitzelt uns. Der Mann enthüllt die tiefsten Geheimnisse der Welt, wie unser einer sein Pult aufschließt. Es macht ihm gar keine Mühe. Was geht es mich an, ob er dabei flunkert? Das ist nicht mein Fach. Wenn er eine Anleihe aufnehmen will, werde ich ihn mir näher ansehen. Aber seine Bücher lese ich wie einen Roman. Da freut es unser einen, wenn man so schön sieht, wie sich der Geist entwickelt und wie der Mensch später aussehen und speisen wird und wie es unserer verstorbenen Urgroßmutter geht. So sehen Sie doch, dass das Publikum an der Philosophie Anteil nimmt. Ja, wenn Sie es meinen, aber es ist doch eigentlich nur des Spaßes halber. Ich glaube nicht, dass sich einer im Ernste darauf verlässt. Man macht es eben mit, bis wieder einmal ein anderer kommt und dann, wie gesagt, mein Neffe hält nichts davon. Und ich dachte, Sie meinten mit Philosophie die Beschäftigung meines Neffen. Und das, was dieser treibt, so viel kann ich Sie versichern, das versteht einer nicht so leicht. Aber wenn Sie es einmal versuchen wollen, dort drüben wohnt er. Der Erdgeist ging zu dem Philosophen. Auf dem Wege dachte er, dass es doch eine bedenkliche Geschichte sein müsse mit dem Selbstbewusstsein, wenn die Menschen sich so wenig darum kümmerten und nichts damit anzufangen wüssten. Und die Philosophie, die eine Art wurde nicht respektiert, weil sie bloß zur Befriedigung der Neugier dient, und die andere Art mochte überhaupt niemand näher ansehen. Sollte er nicht lieber ohne Selbstbewusstsein bleiben? Aber nun wollte er doch wenigstens noch einen Versuch machen. Er war ungeduldig und ärgerlich geworden, und als er bei dem Philosophen eintrat, donnerte er ein wenig mit der Tür und rief in seiner Erdgeistmanier: »Wie gelange ich zum Selbstbewusstsein?« Der Philosoph sah ihn bedächtig an und sagte: »Wollen Sie nicht erst eine Zigarre nehmen? Bitte hier. Und nun, womit kann ich dienen?« »Ich bin der Erdgeist Lithospheros«, sprach der Geist etwas besänftigter, »und möchte wissen, was Selbstbewusstsein ist und wie man dazu gelangt.« Der Philosoph lächelte ein wenig und sagte, indem er sich selbst eine Zigarre anzündete: »Das Selbstbewusstsein ist die synthetische Einheit der Aperzeption, durch welche das Ich aus dem Zustande des lediglich subjektiven Erlebnisses heraustritt, indem es sich seine Bewusstseinsinhalte als dem ihm gegebenen Objekte gegenübersetzt. Das selbstbewusste Bewusstsein unterscheidet sich von der bloßen Bewusstheit dadurch, dass es ein Verhältnis zu seinem Erlebnis besitzt. Somit wissen Sie, was das Selbstbewusstsein ist, aber wie man dazu gelangen kann, wenn man es nicht besitzt, das ist eine Frage, die niemand beantworten kann, weil sie über die Grenzen der Erfahrung hinausgeht. Wir können nur analysieren, was in unserem Bewusstsein gegeben ist, wie es hineinkommt. Das ist eine unzulässige Frage und sie zu diskutieren, ist unwissenschaftlich.« Mit diesen Worten wandte sich der Philosoph wieder zu seinen Büchern. Der Erdgeist stand sehr niedergeschlagen da und sagte: »Lieber Herr Philosoph, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich habe noch nicht recht verstanden, was Sie meinen. Könnten Sie mir die Sache nicht etwas populärer darstellen?« »Nein«, entgegnete der Philosoph kurz, »das kann ich nicht. Das wäre unter meiner Würde und würde mich als Gelehrten diskreditieren.« »Aber gibt es denn wirklich keinen Weg, zum Selbstbewusstsein zu gelangen?« »Ich sage Ihnen ja, dass man hier nichts wissen kann. Der menschliche Verstand reicht nicht über seine Grenzen. Wer Ihnen mehr verspricht, der fantasiert. Wenn Sie aber kein Selbstbewusstsein haben, so seien Sie froh, alsdann kann Sie die ganze Frage nichts kümmern. Die Rätsel des Daseins beginnen erst mit dem Augenblicke, da Sie sich als Ich gegenüber der Welt erkennen. Bleiben Sie in dem glücklichen Zustande, in welchem es nichts gibt als das unbesorgte Spiel Ihres eigenen Gemüts.« »Aber Herr Mirax hat doch geschrieben, Herr Mirax«, rief der Philosoph und lachte laut. »Ja, wenn Sie Mirax gelesen haben, der weiß es freilich. Der konstruiert Ihnen die Welt auf Bestellung und sieht überall Geister. Der wird Ihnen auch sagen können, wie Sie zum Selbstbewusstsein kommen. Aber da müssen Sie sich schon zu ihm selbst bemühen. Ich empfehle mich Ihnen.« Und so fragte sich denn der Erdgeist glücklich bis zu Heino Mirax hindurch. Da er ihm imponieren wollte, so erschien er ihm in seiner natürlichen Gestalt, wie er im Erdenrindencasino zu kegeln pflegte. Aber Mirax war an Geistererscheinungen gewöhnt und so erregte Lithospherus bei ihm wenig Schrecken. Als der Erdgeist seinen Namen nannte, flog ein stolzes Lächeln über Mirax Züge. Sein großer Plan war gelungen, er hatte den Erdgeist beschworen und jetzt sollte die Erziehung des Elementargeistes zum Vernunftwesen beginnen. Nachdem Mirax dem Erdgeiste nochmals kurz die Grundzüge des Mystotranszendentalismus gepredigt hatte, ermahnte er ihn eindringlich, sich nunmehr um das Selbstbewusstsein zu bemühen, indem er ein Verhältnis zu sich selbst zu gewinnen strebe. »Wenn Sie erst begreifen«, sagte er, »dass Ihr ganzes Leben von Ihnen selbst erlebt wird, wenn Sie merken, dass Sie selbst etwas anderes sind als das, was Ihnen begegnet, wenn Sie sich als Zuschauer Ihres eigenen Seins fühlen, dann haben Sie Selbstbewusstsein. Suchen Sie den Gegensatz von Ich und Welt zu erzwingen.« »Und was kann ich dazu tun?« fragte der Erdgeist etwas enttäuscht. »Setzen Sie sich als Subjekt einem Objekt gegenüber. Haben Sie sich schon einmal verliebt?« »Nein«, sagte der Erdgeist beschämt. »Nun, so versuchen Sie es«, ermunterte ihn Mirax. »Wenn Sie etwas finden, von dem Sie fühlen, dass es zu Ihnen gehört, während es Ihnen doch nicht erreichbar ist, so hat die Spaltung des Bewusstseins begonnen. Dann werden Sie bald die Erscheinung der Erdoberfläche als Ihr äußeres Gewand erkennen und Sie werden durch den Fortschritt Ihres Geistes imstande sein, die Natur zu ungeahnter Vervollkommnung zu bringen. Sie werden dann zum Beispiel einsehen, dass es gut wäre, den Magen der Menschen zum Verdauen unmittelbar mineralischer Nahrung einzurichten, um uns den Sonnenbewohnern zu nähern. Oder Sie könnten den Isthmus von Panama durchbrechen oder sonst eine Kulturaufgabe lösen. Derartige Leistungen erwarte ich von Ihnen, sobald Sie aus Ihrem elementaren Traumleben in das Reich der selbstbewussten Geister getreten sind. Nun versuchen Sie Ihr Heil. Und geben Sie mir bald wieder Nachricht, damit ich einen Artikel über Sie schreiben kann.« »Wie?« rief der Erdgeist unwillig. »Nur darum soll ich das Selbstbewusstsein erwerben, damit ich mich in den Dienst eurer Kultur stelle, damit ich eure Arbeit auf meine Schulter nehme oder damit Sie einen Artikel schreiben können. Das will ich mir doch noch überlegen.« Mit diesen Worten stampfte er auf den Boden, der ihn verschlang, während eine furchtbare Schwefelwasserstoff-Exhalation Heino Miraks Studierzimmer erfüllte. Mit den Menschen freilich wollte der Erdgeist nun nichts mehr zu tun haben, nachdem er erkannt hatte, wie es um sie stand. Um das höchste ihrer Güter, das Selbstbewusstsein, kümmerten sie sich nicht, und ihm wollten sie nur davon mitteilen, um sich selbst das Leben zu erleichtern. Aber der Gedanke, ob er nicht zum Selbstbewusstsein gelangen könne, ließ ihm doch keine Ruhe. Er konnte ja dann immer noch tun und lassen, was er wollte. So suchte er nach einem Objekt, dem er sich gegenübersetzen könne. Sobald er etwas bemerkte, was ihm gefiel, machte er sogleich den Versuch, ob es ihm erreichbar sei. Der Geysir besaß eine schöne Tabakspfeife, denn er rauchte noch immer stark. Aber kaum hatte der Erdgeist den Wunsch danach ausgesprochen, so wurde sie ihm schon dediziert. Und so ging es ihm mit allem. Es gab wohl vielerlei, was er nicht erlangen konnte, so zum Beispiel das Selbstbewusstsein, aber er fühlte nicht, dass diese Dinge zu ihm gehörten, und so nützten sie ihm nichts zur Spaltung des Bewusstseins. Was aber zu ihm gehörte, die eisigen Spitzen des Himalaya und die Glutbäche des Erdinnern, das gehorchte seiner Gewalt und die Spiele seiner Geisterlaune waren die Gesetze der Natur. Eines Tages ging er höchst verdrießlich auf Grönland spazieren, wo er eben den Seehund besucht hatte. Da sah er lichte Strahlen emporzucken, in bunten Feuern erglänzte das Firmament, ein herrliches Nordlicht enthüllte seine Pracht den staunenden Blicken des Erdgeistes. Er fühlte, dass diese Erscheinung zu ihm, zu seinem Erdleben gehöre, und er wünschte, die Strahlenkrone auf sein Haupt zu setzen, doch wie er die Hand danach ausstreckte, wich sie zurück. Von ihm fort flohen die Nordlichtgluten, vergebens befahl und drohte, vergebens bat er und flehte. Unerreichbar in der Höhe des äußersten Luftkreises, unerreichbar dem schwerfälligen Geiste der Erdrinde, flatterte die flüchtige Lichtgestalt einher. Da erfüllte unendliche Sehnsucht sein Herz, und zum ersten Male rief er die Zauberformel: »Ich bin dein!« Der Erdgeist hatte sich in das Nordlicht verliebt. Wie es nicht anders sein konnte, erfüllte sich die Vorhersagung des Miraxianismus. Die Spaltung seines Bewusstseins war in demselben Augenblick vollzogen. Weit klafften die beiden Hälften als Ich und Du auseinander. Ein seltsamer Schimmer erhellte sein Gebüt. Von den Polen zuckten die Nordlichtstrahlen in das Erdinnere. Das Dunkel wich zurück und klar erleuchtet sah Lithospherus plötzlich rings um sich eine Welt. Wie verändert war alles auf einmal. Er sah den Wirbeltanz der Welten im All, sah die Sonnen in ihren Bahnen gehen und erkannte die großen Fügungen, die das Universum zusammenhalten. Aber nun erkannte er auch sich selbst und fand, dass er gar nicht mehr der Erdgeist war, dem es auf seiner Kegelbahn so wohl behagt hatte. Poseidon und Hephaest schienen ihm alte Märchen, die er selbst gedichtet, und der Geysir und der Gletscher waren tote Trümmerhaufen, über die er beim Spaziergehen stolperte. Denn die Erde war jetzt für ihn ein äußerer Gegenstand. Und zu seinem Schrecken sah er sich an die Sonne gefesselt, zu ihr gezogen, um sie geschwungen, und er begriff, dass es mit all der Pracht einmal ein Ende haben müsste. Da blickte er wieder auf das Nordlicht, das schwebte jetzt in all seinem Liebreiz zu ihm herab und umschlang ihn mit seinen Strahlenarmen. Er fühlte, wie seine Elementargewalt ihm verloren ging, und er wusste nicht, ob das am Selbstbewusstsein läge oder vielleicht daran, dass er verheiratet war. Und er wollte noch klarer blicken durch die leuchtenden Bande und Fesseln des Nordrots hindurch bis ans Ende der Welt. Dort, im Grunde der Dinge, sah er ein Riesenweib sitzen, das fing Sonnen mit ihren Händen und warf sie in den Raum, dass sie sprühend verzischten. »Das ist gewiss das Objekt«, dachte er, »ich will mich ihm gegenübersetzen.« Da sprach das Weib: »Was willst du, Erdgeist? Ich bin die Endlichkeit, und wer mich schaut, dem springt das Weltleid aus dem Haupte, hebe dich fort von mir.« Er aber warf sich ihr zu Füßen und rief: »Sei mein Objekt, lass mich dein Subjekt sein!« Da zuckte es gewaltig um ihn rechts und links, dass sein Kopf in loderndem Feuer stand. Starke elektrische Schläge durchschütterten ihn, und das Nordlicht rief: »Was fällt dir ein, vorwitziger Erdgeist? Mir hast du Liebe geschworen und willst dich hier zu diesem Objekt als Subjekt setzen? Ich bin dein Objekt, und du, armseliges Subjekt, gehörst zu mir. Jetzt hast du Selbstbewusstsein, bist verantwortlich für dein Ich und gebunden an dein Du. Je höher im Geistreich jemand steigt, umso enger sind die Fesseln, die uns halten. Wer ein Objekt hat, dem ist die Freiheit des Subjekts verloren. Gleich mache dich an die Arbeit und grabe einen ordentlichen Kanal durch das Polareis, damit die Menschen ihre nächste Sommerfrische am Nordpol zubringen können.« Da empörte sich im Erdgeist das alte Titanenblut der Elemente. Wild donnerte er gegen den Nordpol, dass der gesamte Erdmagnetismus außer Rand und Band geriet und das Nordlicht furchtsam in den Weltraum floh, wo es schon längst mit einem Kometen kokettiert hatte. Lithospherus aber verfluchte das Selbstbewusstsein und alle Objekte und erschien mit glühendem Haupte im Studierzimmer des Heino Mirax. »Unseliger«, donnerte er ihn an, »wie konntest du es wagen, die Kräfte der Natur mit deinem naseweißen Rate zu stören? Beleuchte mit dem Lämpchen deiner Vernunft die Irrwege deines Eintagegeschlechtes. Spiegle ihm vor, dass deine Fantasien reale Mächte seien, welche die Welt regieren, und dichte deine Puppenspiele für die großen Kinder, die daran glauben, aber versuche nie wieder, die Geister zu berufen, die nichts wissen wollen von euren Sorgen und Mühen. Ich werde mich hüten, den Weltprozess zu Ende zu denken. Dafür magst du hübsch alleine sorgen.« Wieder erschütterte ein Erdbeben das Haus, und der Erdgeist fuhr hinab ins Erdrindencasino, wo er sich bald mit seinen Freunden zum gemütlichen Kegelspiel gesellte. Mirax aber fiel in eine Betäubung. cynics who want to twist the people's wrists. They're watching every move we make. We're all included on their list. The lunatics have taken over the asylum. The lunatics have taken over the asylum. Go nuclear, the cowboy told us. Cause when the madman flicks a switch, oh, the nuclear will go for me. The lunatics have taken over the asylum. The lunatics have taken over the asylum. Faces of starvation, oh. But I just cannot see the point, oh. Cause there's so much food here today, oh. That no one wants to take away. The lunatics have taken over the asylum. The lunatics have taken over the asylum. Als Mirax aus seiner Ohnmacht erwachte, sah er zu seinem Vergnügen, dass das Erdbeben weiter keinen Schaden in seinem Zimmer angerichtet hatte. Nur die beiden Büsten Kants und Goethes waren von ihren Postamenten gestürzt und auf seinem eigenen Haupte fand er die beiden Kränze vereint, die jene getragen hatten. Dies war ein schöner Beweis für die Existenz und Zurechnungsfähigkeit des Erdgeistes. Mirax beeilte sich, einen Artikel über sein psychisches Experiment mit dem Erdgeiste zu schreiben. Diese Abhandlung machte ungeheures Aufsehen und begründete den Miraxianismus felsenfest. Denn wenn man auch zugeben musste, dass der Versuch, dem Erdgeiste das Selbstbewusstsein zu verschaffen und dadurch die Natur mit einem Schlage zu einer höheren Daseinsstufe zu führen, nur teilweise gelungen war, so konnte man doch von einem ersten Versuche nicht mehr erwarten. Nur Unverstand oder Missgunst können glauben, dass die Elementargeister sofort den ganzen Wert der ihnen verliehenen Gabe begreifen würden. Auch sie werden erst zum Selbstbewusstsein erzogen werden müssen. Und man muss auf andere Wege denken, um ihnen das Selbstbewusstsein vorsichtiger beizubringen und die Weltseele nach und nach zu züchten. Die Möglichkeit dieser direkten Einwirkung auf die Natur durch die pädagogische Behandlung der Elementargeister aber ist durch Mirax und sein Experiment mit dem Erdgeist ein für allemal bewiesen. Künftig hin wird man sich nicht auf den Verkehr mit den Geistern verstorbener Menschen beschränken, sondern man wird die Geister der Natur berufen und leiten. Anstelle endloser Experimente mit den toten Stoffen des Laboratoriums oder grausamer Vivisektion wird die Interpellation der Weltseele und die Unterhaltung mit den Geistern der Erde, des Wassers und der Luft treten. Gegenüber dem Ausblicke in diese herrliche Errungenschaft des Miraxianismus kann es nur kleinlich und albern erscheinen, wenn boshafte Gegner das Erlebnis mit dem Erdgeiste für einen bloßen Traum erklären wollen, den Heino Mirax während eines nervösen Anfalls gehabt habe. Derartige Insinuationen richten sich selbst. Wenn nicht schon die innere Wahrscheinlichkeit der Lehre und die unzweifelhafte Ehrlichkeit eines Mirax Beweis genug wären, so fehlte es auch nicht an einem sinnlichen Zeichen für den Besuch des Erdgeistes. Mit den Büsten Kants und Goethes war zugleich ein Buch aus Mirax Bibliothek herabgestürzt, nämlich Kants Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik. Und es war folgender Satz dieses Buches vom Erdgeist stark und deutlich angestrichen. Die anschauende Kenntnis der anderen Welt kann allhier nur erlangt werden, indem man etwas von demjenigen Verstande einbüßt, welchen man für die gegenwärtige nötig hat. Die Gegner des Miraxianismus, welche leugnen, dass es eine Geisterwelt hinter der Natur gebe und dass dem Menschen die Erkenntnis dieser Geisterwelt möglich sei, diese kurzsichtigen Anhänger eines blöden Sinnlichkeitsphantoms, sie mögen sich die Mahnung des Erdgeistes zu Herzen nehmen, die er ihnen durch den Mund des von ihnen so vergötterten Kant gab. Es ist wahrlich Zeit, dass sie etwas von demjenigen Verstande einbüßen, mit welchem sie sich brüsten, Wissenschaft von der Natur zu errichten. Es ist Zeit, dass sie wieder in den Zustand kindlicher Ahnung einer Geisterwelt zurückkehren, in welchem sie mit uns rufen: Es lebe Heino Mirax, der Umkehrer der Wissenschaft. Sie hörten 17 Grad vorgelesen. Heute Mirax von Kurt Laßwitz.